Der historische Gedenkstein über die Tätigkeit von herausragenden Menschen von Baekdusan mit dem Motto überlieferte ewig die historischen Spuren wurde im Volkssicherheitsamt des Bezirkes Nordpyongan errichtet. An der Enthüllungsfeier vom 5. Oktober nahmen die Volkssicherheitsbeamten, die Angehörigen der Volkstruppen des Innern und die Belegschaft teil. Sie legten an dem historischen Gedenkstein über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sowie der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk Blumensträuße und Blumen nieder.